dazwischen schieben auch kein RS und ihr wollt rappen und zweite Runde. Ohne sie hätte ich niemals im Leben eine Richtung gefunden. Ich weiß, mit mir war sie leicht zu keiner Stunde. Ich hab viele Fehler gemacht und es reicht sie verbunden. Doch heute steh ich zu ihr wie zu keinem anderen Menschen, denn ich weiß, was ich an ihr hab und werde immer um sie kämpfen. Du bringst mich zum Lachen, auch wenn ich Sorgen hab, und du verstehst meine Probleme und gibst mir Mut und Kraft. Süße, du weißt, zwischen uns ist mehr als nur Freundschaft. Doch wie soll ich in Worten erklären, was echte Liebe ausmacht? Agora é hora de rezar. Tenho o meu coração que eu quero entregar para ti, para você. Tu és uma princesa, tu és a rosa num vaso, em cima de uma mesa. Passeámos na praia, de mão dada e abraçados. As noites no terraço parecíamos namorados. Eu dormia do teu lado, wow. Ai que calor, quem me dera tocar, senti o teu cheiro e o teu sabor. As noites que passámos juntos, estava feliz. Foi um sonho, um desejo, coisa que eu sempre quis. Este sorriso é teu, esse pouco, esse teu olhar. São as coisas que fizeram-me por ti apaixonar. Tu tens muitos lados aqui que me dão prazer. Deitado do teu lado, wow, fico a tremer. E as coisas que eu te dou, eu sei, ninguém sabe dar. Eu de preto, tu de branco, de mão dada num altar. Ich bin halt, das noch keine, die schafft, du bist, was ich mir immer gewünscht hab. Die Frau an meiner Seite, die ich mir immer gewünscht hab. Ist es kaum zu fassen, dass auch ich mal Glück hab. Du und ich zusammen und es ist mein Glückstag. Du stehst mir zur Seite, was will ich noch mehr? Wir haben uns gefunden, dafür danke ich dem Herrn. Du machst mich so glücklich und ich schätz dich sehr. Ohne dich wär's hier drin einfach kalt und leer. Ich red vom Herz, babe, was du mir echt erwärmt hast. Ab dem ersten Tag, was für mich schon ernst hat. Geh mal weit zurück, das hätten wir nicht gedacht. Das ist paar Monate her, aber wir haben viel geschafft. Wir haben viel gestritten und auch gut gelacht. Du bist meine Queen, Baby, und ich dein King, V8.